Das Koreanische Institut für Plastikverarbeitung hat jüngst einen neuen Produktionsprozess für Kunstrasen entwickelt und somit eine sichere Perspektive eröffnet, mit eigener Kraft und Technik den Rasen massenweise herzustellen. Der neue Kunstrasen gewährt dem Ball gleiche Federkraft wie auf dem natürlichen Rasen, hat weiche Oberfläche und entspricht in den technischen Kennziffern wie Zugstärke und Bruchdehnung den Qualitätsnormen der FIFA.